Mann an der Gitarre. Der Eddie am Schlagzeug. Der Peter am Bass. Die Jutta am Gesang. Der Ober am Keyboard. Bye.